Noch Deutscher Rundfunk, drittes Programm. Die Nation fegt, putzt, schrubbt, wäscht, bürstet. Das Wühlen in den Schmutzgefühlen macht dreckig. Der Mythos der Reinheit und des Sauberen dominiert noch die Werbespots der Waschmittelindustrie. Aber was ist eigentlich Schmutz, Dreck und Müll? Der letzte Dreck, eine Sendung von Lore Ditzen. Er ist so schön, dass man ruhig drüber sprechen kann. Ein rosiger Popo blüht uns aus der Illustrierten entgegen. Es ist nicht der, der im Playboy müde Männer munter macht, sondern der, der sich einer fortgeschrittenen Reinigungsmethode verdankt. Hakle, feucht, ein packungsnasses Klopapier. Der Popo suggeriert im Reklameauftrag, dass das besonders Saubere auch das besonders Praktische und damit auch das besonders Schöne sei. Von solchen assoziativen Verknüpfungen lebt unsere Werbung, dank denen, die unermüdlich drauf reinfallen. Auf alle die immer feiner ausdifferenzierten Saubermacher, Aufheller, Weißmacher, Entflecker und sonstigen Putzmittel, die ursprünglich einfache und zweckmäßige Reinigungsvorgänge zu einer Art von auratischem Ritual erhoben haben. Längst genügt es nicht mehr, dass Wäsche weiß sei. Nein, weißer als weiß, wird sie uns von der einen Waschmittelwerbung versprochen, während eine andere die Verheißung noch übertrumpft, indem sie in tiefere Bewusstseinsschichten langt. Dieses Pulver wäscht nicht sauber, sondern rein. Längst sind anstelle der einfachen Mittel, mit denen unsere Mütter noch auskamen, nämlich Soda, Immi, Seifenpulver und Kernseife, sowie fürs Grobe im Haushalt Scheuersand, unzählige Einzelfabrikate für unerschöpfliche Einzelzwecke getreten. Fürs Feine und fürs Bunte, fürs Kuschelige und fürs Glatte, zum Weichmachen und zum Festmachen. Und da in der Superproduktion und der entsprechenden Konkurrenz des Wasch- und Reinigungsmittelmarkts die bloße Spezialisierung längst nicht mehr genügt, wird außer an den auf Zweckbegründungen reagierenden Verstand auch an die Sinne appelliert. Mit rosafarbigem und hellgrünem Scheuersand zum Beispiel, mit Geruchszusätzen, die Frische und Naturnähe versprechen, wie Zitrone oder Millefleur, und mit omnipotenten Namen wie General oder Meister Proper. Durch die kundige Handhabung aller dieser verschiedenen Mittel wird der Säuberungsvorgang zu einer wissenschaftlich geadelten Tätigkeit. Die Entlastung in der Hausarbeit, die jedes einzelne dieser Mittel für sich verheißt, wird durch die Notwendigkeit, sich auf dem Laufenden zu halten und das Schmutzbekämpfungsarsenal strategisch zu beherrschen, zu einer neuen Art von Inanspruchnahme, die ihren Wert in sich selber trägt, ohne dass indes dieser Wert sachlich zu bestimmen wäre. Denn gegen welchen Schmutz hier eigentlich angegangen wird, ist längst nicht mehr klar. So wenig wie die Sauberkeit sich als eindeutig definierter Begriff erkennen lässt. Instrumentalisierte oder materialisierte Handlungsstrategien sind an die Stelle von Notwendigkeiten getreten. Und die Verfolgung dieser Strategien steigert auch die Wertschätzung der mit ihnen befassten Individuen. Nach Umfrageergebnissen gilt weibliche Sauberkeit deutschen Männern noch immer als höchste weibliche Tugend. Versuchen Sie, unser Weiß zu beschreiben. Und als die Werbeleute rein gar nicht mehr wussten, wie denn das weißeste Weiß noch weißer zu machen wäre, da erließen sie ein Preisausschreiben und flehten: Versuchen Sie, unser Weiß zu beschreiben. Es ist einleuchtend, dass der Versuch bisher scheitern musste, daran nämlich, dass das Weiß unbeschreiblich ist und dass sich die Behauptung, es sei das weißeste Weiß, nicht weiter steigern lässt. Anders aber, wenn man, wie es einst die Dichter taten, zur Metapher greift. Zum Beispiel: Weiß wie das Weiße im Auge des Gegners. Oder: Weiß wie die Hose des Stewards der Hamburg. Nicht nur, dass das Weiß hier greifbare Gestalt annimmt, wichtiger noch, es wird der Steigerung fähig, vermittels einfacher Addition. Weiß wie das Auge des Gegners in der Hose des Stewards der Hamburg. Durch die Hinzunahme weiterer Metaphern werden die kumulativen Möglichkeiten vervielfacht. Weiß wie die Milch von glücklichen Kühen. Weiß wie die Milch von glücklichen Kühen in der Hose des Stewards. Weiß wie das Auge des Gegners in der Milch von glücklichen Kühen. Weiß wie die Augen der Kühe in der Hose des Gegners des Stewards. Weiß wie die Milch des Gegners in den Hosen der Kühe. Weiß wie das glückliche Auge der Kuh in der Hose des Stewards des Gegners. keine Schwierigkeit. Nun, dies alles zu einer Symphonie des Weiß zu steigern, alle Erlebnisbereiche des Verbrauchers anzusprechen, ihn also langsam mitzureißen in das sich langsam steigernde Furioso eines wahrhaft unerschöpflichen werblichen Appells. Weiß wie die Mäuse auf der Autobahn. Weiß wie das Weiße in den Augen der weißen Mäuse auf der Autobahn. Weiß wie die Augen der Mäuse in der Hose des Stewards auf der Autobahn. Weiß wie die Mäuse in der Milch des Gegners auf der Autobahn. Weiß wie die Hosen der Mäuse in der Milch des glücklichen Stewards. Weiß wie die Zähne auf dem Nachttisch der Sängerin. Weiß wie das Auge des Stewards zwischen den Zähnen der glücklichen Sängerin. Weiß wie die Zähne des Gegners in den Hosen der Sängerin auf dem Nachttisch des glücklichen Stewards. Weiß wie das Auge des Gegners in der Milch der Sängerin auf der Autobahn. Weiß wie der Steward in der Hose des Gegners auf der Sängerin. Weiß wie die Zähne des Gegners im Auge der singenden Kuh. Weiß wie die Zähne der glücklichen Mäuse in der Milch des Gegners der Sängerin. Weiß wie die Sängerin in der Hose des milchigen Stewards. Weiß wie die Hose der Sängerin auf dem Nachttisch des glücklichen Stewards. Weiß wie das Weiße im Weißen des Weißen vom Weißen des Weißen des Weißen des Weißen des Weißen des Weißen des Weißen des Weißen des Weißen. Was weiß ist, als höchste Steigerung des Sauberen, kann man sich also, Jürgen Dahl hat es mit seiner der Werbung nachempfundenen Assoziationskette bewiesen, beliebig selber zurechtdenken. Und was ist schmutzig? Zu dieser Frage organisierte vor einiger Zeit der Präsident des Deutschen Werkbundes, Lucius Burkhardt, eine Tagung, die den Widersprüchen zwischen dem herrschenden Mythos der Sauberkeit und der Verschmutzung der Welt auf die Spur zu kommen suchte. Schmutz scheint sich zwar an handgreiflichem und augenfälligem zu erweisen, am fettigen, kotigen, staubigen, glitschigen, schlammigen, schimmligen, vernachlässigtem, verbrauchten, aber es ist weit mehr, nämlich, das Beispiel der Weißmacher-Werbung beweist es, auch etwas nur Angenommenes und Unsichtbares, etwas Anonymes, beliebig Deutbares. Eine Irin, die in Bonn lebt und als Lehrerin für deutsche Sprache gern in dieses Land gekommen war, zählte kürzlich in der Zeit unter den negativen Eindrücken, die sie hier gewann, auch die Tatsache auf, dass hier immerzu geputzt wurde. Nicht nur dann, wenn Verschmutzung erkennbar sei, sondern prophylaktisch, habituell und rituell. Im Verhältnis zum Schmutz offenbaren sich also, ähnlich wie in dem zur Sauberkeit, andere als rational fassbare Aspekte, neben den hygienischen auch ästhetische, ökologische, gesellschaftliche. Eine erste Übersicht dessen, was in diesem Zusammenhang zu bedenken ist, hat Christian Enzensberger bereits vor 12 Jahren in seinem Buch »Größerer Versuch über den Schmutz« versucht. Bei der Werkbundtagung in Darmstadt ließ er diese Deutung noch einmal Revue passieren. Die Beispiele gern, an trockenem Asche und Haar, die Schalen, heute Fetzen, Scherben, Flaschen, Scherben, Felle, und zwar als Mischung des Mülls, ferner alles Körnige und Krümelige, was immer da bröckelt, bröselt, blättert, bricht auf eine morsche, schwammige, splittrige, fasernde Weise oder was putrig, kalkig, rußig weht, sich ansetzt, absetzt und niederlegt, so viel fürs Erste. Nun kommt der Klecksfleckspritzer, sei es festgetrocknet oder eingesogen von Milch, Saft, Farbe, Tinte, Haaren. Sie bezeichnen die Grenze zur großen Landschaft des Feuchten und Öligen und von dort ist es nicht mehr weit bis ins Nasse und Fette. Da sind nun nennenswert Salbe, Paste, Schmiere, Wachs, Schmalzbrei, Teig, Talg und was immer sonst noch glitscht, rutscht, knatscht, manscht und spratzt. Ferner die Schleime ohne Zahl und Namen aus Eiern, Schnecken, Pilzen, Häuten, Quallen, Knollen, Mündern, Nüstern, Lefzen, Tuben, Stängeln, Drüsen, Früchten, Nasen und mit ihnen alles, was flutscht, glupscht, schlotzt, sabbert, rinnt, trieft und träufelt. Gut, an sie schließt sich an einerseits, was klebt, haftet und Fäden zieht an Honig, Käse, Teer, Leim, Seim, Sirup, Pech und Firnis, was sich verhärtet, verschorft, verkrustet, erstarrt und zum Grind wird. Andererseits, was bibbert, schwabbelt, blubbert, klatscht an Galerte, Sulze, Gelee und Geronnenem. Dem fügt sich an, was gärt, fault, säuert, schimmelt, ranzt, stockt oder verwiest. Es fügt sich an, was schmatzt, würgt, quetscht, pupst, spuckt und alle Ergebnisse solcher Tätigkeit. Schön. Nun folgen die Aufschwemmungen von Schlamm, Lehmsumpf, Matsch, Schlick und Morast und an alles, was wimmelt, krabbelt, sich windet, krümmt und ineinander schlingt, was ausschlüpft, hervorquillt, aus Löchern kriecht oder keimt, schwillt, sich bläht, Blasen wirft und platzt. Es sind aufzuzählen die Auswüchse, Einwüchse, Geschwüre, Schweren, Pusteln, Beulen, Höcker, Buckel, Stümpfe mit ihrer Verwandtschaft und in großer Fülle Veränderungen des Leibs, wie Verfleischung, Verfilzung, Verzopfung, Verlaubung, Verschuppung, Verhaarung, Verkropfung, Verseifung, Verhornung, Verkalkung, Verfettung, Vertalgung, Verhautung, Verkäsung, Wucherung und Gegröße, was schlottert, wackelt und plumpst, was ribbelt, rubbelt und nudelt, was erschlafft, weich wird und runzelt, was sich festsaugt, einfrisst und einbohrt und schließlich noch sehr verschiedene Brühen und Sude. Die These war ungefähr folgende, inzwischen oder vielleicht auch damals schon nicht sonderlich originell. Für die Definition des Schmutzes ist auszugehen von den gesellschaftlichen Kategorisierungen von Einteilungs- und Ordnungsstrukturen. Was sich darin einfügt und in sie einpasst, ist gut und sauber. Was ihnen direkt widerspricht, konträr entgegensteht, ist böse. Aber was fast noch zu ihnen gehört, aber nicht mehr ganz, was am Rande in Ordnungsstrukturen übergreift, das ist das Schmutzige. Wenn das stimmt, das heißt, dass der Schmutz nicht zu definieren ist auf eine stoffliche Weise, also nicht zu definieren nach schmutzigen oder unschmutzigen Substanzen, sondern nach Strukturen, nach gesellschaftlich gesetzten Strukturen. Der Schmutz ist ein institutionell erzeugtes. Das Prinzip seiner Entstehung ist die unerlaubte oder die nicht sanktionierte Einmischung, und zwar zweifach. Vielleicht tun wir es leichter mit dieser Unterscheidung. Die Einmischung auf der horizontalen Ebene, die Einmischung von nebenan. Gesellschaftlich gesehen würde ich meinen, die Antastung der Tauschindividualität, die sich als unverletzlich durch die Betastung durch die Nebenperson, gegen die Betastung der Nebenperson wehrt, aber weit elementarer, tiefer und älter, eine Einmischung anderer Art, die Einmischung von unten nach oben, also die hierarchische. Ich meine, wieder gesellschaftlich gesprochen, die Antastung eines gesellschaftlichen Grundmusters, das nämlich die Produktion, also die materielle Produktion und die Arbeit, als die gesellschaftliche Scheiße nach unten gehört und dort bleiben soll. Jenseits aller Veräußerlichungen durch Gewohnheiten und die Metaphorik der Werbung fasst Christian Enzensberger hier den Schmutz als eine zentrale und gesellschaftlich bestimmte Erfahrung, die die Frage nach Reinlichkeit oder Unsauberkeit von Objekten weit hinter sich lässt. Oder im Objekt das Subjekt meint, sagen wir gleich richtiger, das Individuum, den Menschen. Noch eindeutiger hat diesen Zusammenhang Rolf Schwenter, ein Theoretiker der Subkultur, bei der Werkbundtagung herausgearbeitet. Er beschreibt Schmutz als ein Phänomen gesellschaftlicher Ausgrenzung. Was Schmutz ist, wird von den jeweils herrschenden Normen einer gegebenen Gesamtgesellschaft bestimmt. Nichts ist davor gefeit, zu Schmutz erklärt zu werden. Wenn es eine gängige Definition gibt, die Schmutz als Materie am falschen Platz bestimmt, ist damit noch nicht gesagt, wer da jeweils bestimmt, was ein richtiger und was ein falscher Platz ist. Fett ohne Lauge ist schmutzig, Fett mit Lauge macht sauber. Nach Havelock Ellis wurden die ersten Seifen aus Urin gemacht. In den bestehenden Gesamtgesellschaften ist der Schmutz nicht die herrschende Norm. Den herrschenden Normen entsprechen Leistung, Ordnung und Sauberkeit. Aus der Einstellung der sozialen Instanzen, die die Armutsbevölkerung verwalten, stellt Jürgen Roth die positiven Normen, Zitat, fleißig, sauber, ordentlich, ehrlich, anständig, Zitat Ende, den negativen Normen, Zitat, faul, schmutzig, dreckig, arbeitsscheu, kriminell, Zitat Ende, entgegen. Wo der Schmutz die herrschende Norm ist, ist der Schmutz kein Schmutz mehr, sondern etwas anderes. Väterchen Franz, versoffener Chronist. Hey Väterchen Franz, sag du, wie es ist. Hey Väterchen Franz, hey Väterchen Franz, erzähle die Geschichte, erzähle sie ganz. Nun gut, Väterchen Franz, hebt an. Seht ihr drüben, Mitbewohner, das Hygieneinstitut? Da, wo heut die weißen Riesen die Gehirne waschen, gut. Genau bis dorthin reichte damals unsere Vaterstadt und erlebten die im Aussatz, die man nicht ertragen hat. Der SS-Offizier, der nachts nicht schlief, sondern schrie und der Zoodirektor abgehalft hat wegen Sodomie. Der schwule Kommunist mit TBC und ohne Pass und der abgefallene Priester, der noch schwarze Messen las. Das Hasenschadenkind, das bis wenn's bitte sagen sollt. Und der Schreiner, der Batut, so wie Jesus leben wollt. Hey Väterchen Franz, versoffener Chronist. Hey Väterchen Franz, sag du, wie es ist. Hey Väterchen Franz, hey Väterchen Franz, erzähle die Geschichte, erzähle sie ganz. Nun gut, Väterchen Franz fährt fort. Franz Josef Dingenhardt-Zung, ein gesungener Kommentar zu Schwenters Theorie, dass der Schmutz die anderen sind und dass die Ausgrenzung der anderen zur Aussonderung und zur Vernichtung führt. Auch wenn der Schmutz als Negation des herrschenden Bestehenden sich gleichsam angeeignet, auch verinnerlicht werden kann, Schmutz ist zuvörderst Schmutz der anderen. Es beginnt wieder in der Arbeiterbewegung, da ist ebenso locker vom Lumpenproletariat die Rede, wie etablierte Arbeiter und ihre Interessenvertreter betreffend von Kanalarbeitern. In den zeitgenössischen Subkulturen ist einer des anderen Abfuck. Recht gut erinnere ich mich zum Beispiel an einen betrunkenen Wiener Bohemian, der bei einem Besuch in Paris von reichhaltigen Rotweinausdünstungen keineswegs frei war und sich gleichzeitig über die Ausdünstungen der Pariser Clochards beklagte. Während in den britischen Jugendarbeiter-Subkulturen die Mods von den Rockern als verweiblicht angesehen werden, es ist also eine der Lieblingsbeschäftigungen des Skinheads, Schwule zu verdreschen, und was ein Schwuler ist, zum Beispiel ein Mod, bestimmen sie selber, sehen die Mods wiederum die Rocker als vergammelt und schmutzig an. Zitat, langes, fettiges Haar, sie verwenden Schmieröl, sie stinken nach Auspuffgas, Zitat Ende. Vergammelt erinnert uns gerade rechtzeitig an die Gammler, die das Schmutzbild nicht nur der Sauberkeitsfreunde, sondern zum Teil auch der frühen Studentenbewegung belebten. Und ist der ausgegrenzte andere nicht schmutzig genug, um der eigenen Norm zu entsprechen, kann nachgeholfen werden. Ich erinnere nur beispielsweise an das Teern und Federn, wo das eigene Sauberkeitssymbol wiederhergestellt wird, die bei der Reichskristallnacht an jüdischen Bürgern ausgeübten Tortur, Straßenstaub mittels Zahnbürsten reinigen zu lassen, und dann eine Reihe bei Seefahrt und Militär ausgeübter Rituale. Das subkulturelle Selbstbild passt sich dieser Ausgrenzungslage zum Teil an. Zum Teil durch Überanpassung, wie bei einem Teil der Arbeiterbewegung schon erwähnt, auch wenn von der Reinheit des proletarischen Standpunkts die Rede ist. Zum Teil durch Negation, wenn sich die Gammler selbst als Gammler bezeichnen, wenn sich andere emotionelle Subkulturen Freaks nennen, was ursprünglich Krüppel hieß und auf die Betrachtung Behinderter als Abfall der bestehenden Produktion verweist. Von der Drogensubkultur war bereits die Rede. Der Anthropologe Burke verweist indirekt auf den Zusammenhang mit vorindustriellen Normen, wenn er feststellt, Zitat, der Opiumraucher steht auf gleicher Stufe mit dem amerikanischen Indianer, der getrockneten Büffel misst, und mit dem Afrikaner, der Antilopen- oder Nashornmist schmaucht. Zitat Ende. Hier wäre auch in etwa der logische Ort, an dem die im Referatstitel angekündigten Regression und Revolte in den Diskurs eingezogen werden könnten. Dies steht dann im Zusammenhang mit der Frage, welchen gesellschaftlichen Stellenwert die Rede vom Schmutz haben könnte und damit auch, wieso es uns hier in einem vergleichsweise etablierten Rahmen gesellschaftlich gestattet ist, über eine ansatzweise Rehabilitierung des Schmutzes zu reden. Es fällt nicht schwer, mit Enzensberger und Schwente einverstanden zu sein, wenn sie die Abwertung und Deklassierung einzelner Menschen oder Gruppen als schmutzig anprangern. Es fällt nicht schwer, sich zu Proklamationen einer alle Unterschiede, Eigenheiten, Verhaltens- und körperliche Verfassungsweisen bejahenden Brüderlichkeit oder Toleranz zu bekennen. Verbal ist das immer ganz leicht. Es fällt ebenso wenig schwer, sich über die marktschreierischen oder geheimen Verführungen der Sauberkeitsideologie lustig zu machen. Denn in beiden Fällen haben wir es mit Extremen zu tun, die wir uns, umsichtig und aufgeklärt, nur in erträglichen oder vertretbaren Dosierungen zumuten. Wer rechtens dagegen ist, dass junge Leute pauschal als langhaarige Affen oder Gammler abqualifiziert werden, zöge im unausweichlichen Gedränge einer vollbesetzten U-Bahn doch den Kopf vor der Berührung mit einer üppig fettigen Mähne zurück. Doch zum Glück ist der mittelständische progressive Intellektuelle meistens durch den Besitz eines eigenen Wagens vor solchen Berührungserfahrungen geschützt. Und wer dafür hält, dass jedem sein eigener Reinlichkeitsmaßstab zustehe, hat gleichwohl die Ausdünstungen anderer Reinlichkeitsmaßstäbe nicht gern in der Nase. Die Empfindlichkeit unserer Sinnesorgane, die unsere Toleranzbereitschaft immer wieder verrät, halten wir für instinktiv. Tatsächlich aber verdankt sie sich dem Prozess der Zivilisation, für den der Soziologe Norbert Elias am Beispiel der Entwicklung der Tischsitten, der Domestizierung des Schneuzens und Spuckens einschlägige Beispiele liefert. Dass der unschuldig lustvolle Umgang mit Kot den Babys, mit Popeln und Schlamm den Kleinkindern und mit den eigenen Körpersäften aus den erogenen Zonen den Halbwüchsigen abgewöhnt wird, haben wir als Erwachsene längst vergessen. Unsere Domestizierung geschah im Zeichen eines der höchsten menschlichen Werte, nämlich der Gesundheit. Und in der Tat, da Gesundheit als Garant des Lebens selbst gilt und Nichtgesundheit für Nichtleben, sprich Tod, steht, ist am Stellenwert dieses existenziellen Wertmaßstabs kaum zu rütteln. Nur lehrt ein Blick in die Geschichte, dass auch im Zusammenhang mit der Gesundheit die Bedeutung des Schmutzes höchst unterschiedlich eingeschätzt wurde. Sauberkeit als Instrument der Gesundheitsvorsorge, ein Hauptgrundsatz heute geltender medizinischer Normen, ist eine Errungenschaft des 19. Jahrhunderts. Die Schweizer Medizinsoziologin Genevieve Heller, Verfasserin einer Geschichte von Schmutz und Abfall, hat diesen Umschlag der Bewertungen für die Zeitschrift Werk und Zeit beschrieben. Die herrschende Vorstellung, nach der Schmutz der Krankheit freie Hand lässt oder sie sogar hervorruft, hat die umgekehrte, im 19. Jahrhundert geltende Vorstellung ersetzt, der zufolge der Schmutz einen Schutz bietet. Der Gebrauch von Wasser zwecks Körperpflege war kaum geläufig, wenn man den Vorwürfen solcher Ärzte und Hygieniker Glauben schenkt, die gegen die Gewohnheit kämpften, Zitat, sein Leben in einer Hülle aus dickem Schmutz zu verbringen. Die Wäsche wechselte man nur selten und die Bettlaken noch weniger häufig. Sie waren, heißt es in einem zeitgenössischen Bericht, eher warm als sauber. Die materiellen Gründe dieser Praktiken liegen auf der Hand. Wassermangel und Schwierigkeiten mit dem Waschen. Aber darüber hinaus schrieb man dem Schmutz einen positiven Wert zu. Ein bis mitten ins 20. Jahrhundert fortdauerndes Beispiel ist die Gewohnheit der Mütter, den Kopf ihres Säuglings nicht zu reinigen und die sich dort bildende Schorfkruste samt den sich dort einnistenden Läusen als Andenken aufzubewahren. So wird das Kind, sagt man, gesünder und robuster. An die für heilend gehaltenen Kräfte dessen, was bei uns heute als unberührbar und schmutzig gilt, hat Daniel Spörri bei dem Darmstädter Werkbundgespräch erinnert, für das er eine Art Lesebuch literarischer und wissenschaftlicher Texte des unverklemmten Umgangs mit Unrat zusammenstellte. Hier zum Beispiel medizinische Ratschläge aus dem Wörterbuch des Aberglaubens und Volksglaubens von 1977. Wolfsscheiße mit Wein vermischt beruhigt Bauchkrämpfe. Schweinekot hilft gegen Tuberkulose. Ziegenbollen gegen Ohrenentzündungen. Schafknuddel gegen harte Furunkeln und Dornen. Taubenmist gegen Knochenschmerzen, Ischiasschwellungen und Verstauchungen. Gänseflott gegen die Gelbsucht. Mäusedreck gegen Haarausfall. Kuhfladen als Pflaster aufgelegt verringert Rheumatismus. Echsenausscheidungen geben alten, welken Frauen die Haut zurück, die sie mit 20 hatten. Aus der Kröners Wörterbuch der deutschen Volkskunde, Dreckapotheke, Paulinismus, tierische und menschliche Ausscheidungen, Schweiß, Kot, Harn, Menstruationsblut werden in antiker und zum Teil noch in heutiger Volksmedizin angewendet, zum Ekel zu erregen und so die Krankheitsdämonen auszutreiben, auch um den im Exkrement haftenden Lebensstoff wieder zu aktivieren, siehe Kot. Beispielsweise ist Warzenvertreibung durch Menstruationsblut oder Waschen von der Frostbeulen mit Urin noch durchaus in Übung. Wohl geht diese Therapeutik auch zuweilen auf pathologische Veranlagung zurück. Paulinismus nennt man diese Methode nach dem Buch Neu vermehrte heilsame, wie nämlich mit Kot und Urin fast alles, auch die schwerste, giftigste Krankheit und bezauberte Schäden vom Haupte bis zu den Füßen innerlich und äußerlich glücklich kuriert worden. Mit allerhand raren, sowohl nützlich als ergötzlichen Historien von Christian Franz Paulini in Frankfurt am Main, also nicht weit von hier, 1696 herausgegeben. Den Erfolgen dieser Heilmethoden ist hier im Einzelnen nicht nachzufragen. In unserem Zusammenhang kommt es lediglich darauf an, daran zu erinnern, wie eng die Beziehung der Menschen in früheren Epochen zur Stofflichkeit aller Natur war, einschließlich der eigenen Körperausscheidungen. Selbst wenn darin vielleicht etwas von der Haltung steckte, die den Teufel mit Beelzebub austreibt. Alle diese Beziehungen aber verschwanden in der riesigen Kampagne, die Ende des vorigen Jahrhunderts zur Förderung der Hygiene einsetzte. Die veränderten Lebensformen in städtischen Ballungen verlangten nach sanitären Anlagen, nach Kanalisation, Wasserversorgung, Hygiene in der Wohnung, nach Krankenhäusern und so weiter. Und die großen Volkskrankheiten, die Seuchen wie Typhus, Cholera und Tuberkulose, die Kindersterblichkeit waren, wie sich erwies, wirksam nur durch vorbeugende Maßnahmen zu bekämpfen. Sauberkeit, schreibt Genevieve Heller, war die konkreteste Form des Kampfs gegen krankhafte Infiltrationen durch Bakterien und Mikroben. Da jedermann eine Haut hat, und zwar überall, da jede Haut verschmutzt, muss, wer immer seine Gesundheit bewahren will, seine Haut regelmäßig und vollständig reinigen. Das war die neu erkannte Maxime. Die Belohnung für Sauberkeit ist Gesundheit. Und in gewisser Weise muss Sauberkeit zum Bild der Gesundheit werden. Sie muss klar und deutlich die Abwesenheit von Krankheit zeigen, wohingegen Schmutz, man weiß nicht, welche Gesundheitsgefährdung verbergen könnte. Aus der hygienisch notwendigen Sauberkeit wurde eine Moral, aus der Moral eine Tugend, aus der Tugend ein Maßstab gesellschaftlicher Wertordnung. Physische, materielle Sauberkeit hat ihre Analogie in Seele und Sitte. Und die Vorstellung von der Makellosigkeit der zur Hüterin dieser Tugenden berufenen Frau verbindet sich mit der religiös genährten weiblichen Unbeflecktheit zur lustfeindlichen Verkümmerung der Sinne, auch und erst recht in der protestantischen Ethik. Sauber ist schön und gut, sittsam und gesund und damit auch tüchtig und nützlich. Genevieve Heller zitiert aus Schriften der Jahrhundertwende: Eine Person, die sich gewaschen hat, geht mit flinken Schritten, ein frisches Gesicht, ein heiterer Geist und kann schneller und besser produzieren. Kein Wunder, dass zur Erreichung einer derart umfassenden Veredelung des unzulänglichen Wesens Mensch auch entsprechende Reglementierungsmechanismen ersonnen wurden. Die Einrichtung öffentlicher Wasch- und Duschanlagen und Bäder, deren Benutzung zur teilweise kontrollierten Vorschrift wurde, ließ Sauberkeit zum Kriterium für Gehorsam, Disziplin und Ordnung werden, nicht nur des Einzelnen, sondern auch gesellschaftlicher Gruppen und Klassen. Die Ausgrenzung von Minderheiten, die nicht den geltenden Sauberkeitsnormen gehorchen, nahm da ihren Anfang. Diese Segregation schien manchen Sozialhygienikern der Jahrhundertwende bedeutungsvoller zu sein als jede andere. Wenn die Menschen durch soziale, politische und weitere Teilungen einer vom anderen entfernt sind, so gibt es unter ihnen doch keine unüberschreitbaren Schranken als diejenige, welche die sauberen von den schmutzigen Individuen trennt. Dementsprechend zeigt das Plakat einer Schweizer Seifenfirma von 1908 einen Schwarzen, der sich unter dem Beifall umstehender Europäer weiß wischt. Noch nie hatte eine Gesellschaft ihre Kategorien von schmutzig und sauber so offen im Namen physischer und moralischer Gesundheit definiert. Man muss sich dessen bewusst sein. Sauberkeit, wie sie seit der Revolution der wissenschaftlichen Hygiene gefasst wird, bleibt Teil der Gesellschaftsordnung. Hier liegt ihre grundsätzliche, besondere Eigentümlichkeit. Das Saubere ist, was angemessen ist, was seinen Platz hat, ein Bürgerrecht sozusagen, was ausgewählt, aufbewahrt, gereinigt wurde oder was frei ist von Schmutz. Das Schmutzige ist umgekehrt, was von der etablierten Ordnung zurückgewiesen wird, was stört, bedroht, was man verstecken, entfernen muss. Nun sind Reinigungsprozesse an sich keine neuzeitliche Erfindung und sie sind auch sicherlich nicht allein aus Gewöhnung und Erziehung zu erklären. Der Kasseler Soziologe Helmut Krauch wies in seinem Werkbundvortrag auf Reinigungsrituale hin, die sich in fast allen Kulturen finden und im römischen wie im daraus abgeleiteten christlichen Lustrum bzw. der Lustration mit Waschungen auch eine Form der Sühne verbinden, eine Neuerschaffung des Ichs in der chaotischen Welt. Solche Rituale waren meist mit bestimmten Anlässen verknüpft, waren also nicht ein Dauerzwang. Ebenso wenig wie das große Reinemachen in den Haushaltungen das war. Es war ehedem an Jahreszeiten und Festtage gebunden, an die Veränderung oder die Nutzung klimatischer Bedingungen wie Sonne, Luft und Schnee und mündete nach geballter Arbeitsintensität in den festlichen Ausklang oder das befreiende Gefühl der Entfernung von Ballast. Die Lustration, die Reinigung in diesem Sinn, hatte selbst in ihrer säkularisierten Form des großen Hausputzes einen zugleich rationalen wie rituellen Sinn, der durch seinen rhythmischen oder schubartigen Charakter niemals zur gesellschaftlichen Zwangsneurose wurde, wie es heute der Fall ist. Wir haben bisher von den Reglementierungen und Ausgrenzungen gesellschaftlicher Gruppen nach Sauberkeits- respektive Schmutzvorstellungen gesprochen. Nachzutragen bleibt noch, was diese ineinandergreifenden Zwänge dem reglementierten Individuum antun. Der verstorbene Schweizer Autor Fritz Zorn, Sohn aus gutem Züricher Hause, erinnert sich in seinem Buch Mars an die eigene Erziehung. Sie waren nicht in besonderer Weise verwerflich. Sie waren nur um ein kleines bisschen verwerflicher als andere verwerfliche Eltern aus denselben bürgerlichen Kreisen auch. Sie waren nicht einmal böser als andere Eltern. Ich habe schon früher darauf hingewiesen, dass es ausgesprochen liebe Menschen gewesen sind. Sie waren nur ein bisschen degenerierter, als man das an der ohnehin schon ziemlich degenerierten Zürcher Goldküste von vornherein ist. Sie waren ein bisschen mehr bürgerlich, ein bisschen mehr gehemmt, ein bisschen mehr lebensfeindlich, ein bisschen mehr sexualfeindlich, ein bisschen mehr sauber, ein bisschen mehr comme-il-faut, ein bisschen mehr schweizerisch als alle ihre Nachbarn, die das auch waren. Und eben diese kleinen bisschen mehr töten mich jetzt. Kein Makel durfte uns anhaften. In allen Belangen mussten wir rein und fleckenlos sein. Die Tadellosigkeit schien uns der beste Weg oder Ausweg zu sein, um möglichst ungeschoren durch das nicht makellose Getriebe der Welt hindurchzukommen. So wie man sagt, dass sich besudelt, wer Pech anrührt, so konnte man von uns sagen, dass wir, um uns nicht zu besudeln, überhaupt nichts anrührten. Oder? Weil wir nicht hobelten, flogen auch keine Späne. So war denn auch ich immer äußerst korrekt und in jeder Hinsicht immer rein. Das drückte sich bei mir nicht zuletzt in einem etwas übertriebenen Reinlichkeitsfimmel aus. So, wie ich immer in allem bis zum Äußersten korrekt war, so war ich auch immer im höchsten Maße rein und sauber. Kein Stäubchen durfte ich auf mir dulden, kein Härchen durfte an mir gekrümmt sein. Ein anderer Autor, Paul Nison, nur zufällig auch ein Schweizer, die Beispiele ließen sich auch hier finden, beschreibt den Besuch bei der Mutter. Mutter hält die Wohnung sauber und steril, als wenn sie nicht ihr gehörte, als wenn sie nur zu deren Reinhaltung, in Ordnunghaltung hier abgestellt worden wäre. Im Bad und in der Küche mit all den Einbauschränken und Fächern steht nichts herum, das auf einen Bewohner schließen ließe. Und ja, Angst spricht aus Mutters Gesicht und Äußerungen, Angst vor dem Lärmmachen, vor Geräuschen überhaupt. Und eine entsprechend übertriebene, geradezu untertänig wirkende Freundlichkeit nach außen. Ich weiß nicht, ist es Einschüchterung, eine Form von Erniedrigung? Wir sitzen an dieser Fensterwand, an dem schönen kleinen Dreieckstischchen, mit dem Biedermeier-Untergestell und den Biedermeier-Stühlen und ich merke gleich, dass sie selber nie hier sitzt, weil das alles so unbenutzt wirkt. Und sie gibt zu, dass sie in der Küche am Korpus, diesem Einbaukorpus, zu essen pflegt. Weißt, da kann ich alles gleich wieder forträumen und spülen und verliere keine Zeit. Aber du hast ja Zeit, Mütterchen, sage ich. Warum machst du es dir nicht genützlich? Du hast ja alle Zeit. Nein, sagt sie und bekommt bereits dieses vorsichtig abwehrende: Nein, wo denkst du hin? Jeden Morgen stehe ich um 6 auf, dann mache ich die Küche und die Wohnung sauber, nachdem ich das Bett gemacht habe. Deine Mutter hat immer gearbeitet. Sinnliche und seelische Verarmung im Zeichen der Sauberkeitsethik und aller ihrer angeschlossenen Tugenden. Die extremen Auswirkungen sind dann in der Quintessenz von Zeitungsmeldungen nachzulesen, wie sie zum Beispiel Peter Brückner in seiner Sozialpsychologie des Kapitalismus zusammengetragen hat. Die 2-jährige Christiane aus Gummersbach spuckte Kekse auf den Boden. Ihre Mutter trat ihr in den Magen. Christiane starb. Die Mutter vor Gericht: Bei mir muss immer alles sauber und hübsch aussehen. Die permanenten Säuberungsverrichtungen, die sich diesen Sauberkeitsidealen zuliebe in den Haushalten abspielen, haben eine ungeheure Maschinerie im Privatbereich in Gang gesetzt. Waschmaschinen, Geschirrspülmaschinen, Staubsauger und mit Springbrunnen ausgerüstete Klos heischen die Inanspruchnahme, die ihre Anschaffung amortisiert, und verlangen überdies nach weiterer Spezialisierung der im Haushalt verwendeten Reinigungsmaterialien. Was nun die Reinigungsergebnisse angeht, so hat Helmut Krauch, dem wir die Beschreibung der Lustrationsriten verdanken, in seinem Kasseler Institut nachgewiesen, dass Staubsauger zwar Kuchenkrümel, Hundehaare und Papierschnipsel beseitigen, also sichtbaren Schmutz, dafür aber in die Luft wirbeln, was sonst geborgen und unschädlich auf dem Teppichboden ruht, nämlich die aus der Atmosphäre niedergesunkene Radioaktivität aus militärischen Testversuchen. Da dieses radioaktive Fallout mit dem besonders gefährlichen Strontium nur auf sehr kurze Strecken wirkt, allenfalls kurzbeinige Vierbeiner gefährdend, wird es mit dem Staubsauger erst hochgeholt und der Atemluft zugeführt. Der weitere Weg: Bronchien, Blutbahn, Ablagerung in den Knochen, Einwirkung aufs Knochenmark. Was lässt sich aus diesem Beispiel folgern? Dass heutzutage der sichtbare Schmutz weniger gefährlich ist als der unsichtbare. Dass wir, der alten Ideologie anhängend, längst an andere Feinde ausgeliefert sind als an den Dreck, an dem sich unsere antrainierte Ästhetik stört. Und dass die Reinigungsrituale im häuslichen Bereich nur verdecken, woher der Schmutz heutzutage weht. Die amerikanische Biologin Joan Davies, Autorin eines Buches mit dem Titel Purity and Danger, Reinlichkeit und Gefahr, hellte bei der Tagung des Deutschen Werkbundes diese verborgenen Zusammenhänge auf. Unsere Überbeschäftigung mit Schmutz kann als die logische Folge mancher Fehlentwicklungen unserer Gesellschaft angesehen werden. Wechselwirkungen unter den verschiedenen Fehlentwicklungen verstärken diese Überbeschäftigung. Beispielsweise das Wechselspiel zwischen Änderungen einerseits in den Einzelnen, welche zu einem verminderten Selbstvertrauen führen, und andererseits Änderungen im sozioökonomischen Bereich, welche dem Einzelnen den Überblick, die Mitverantwortung, die Mitbestimmung entziehen und folglich die Lage des Selbstvertrauens noch verschlimmern. Dies macht es wiederum noch einfacher, dem Einzelnen seine Entscheidung abzunehmen. Was hat dies mit Schmutz zu tun? Viel. Durch die zunehmende Komplexität unserer allzu technischen und bürokratischen Gesellschaft haben wir tatsächlich die Übersicht über unsere täglichen Aktivitäten verloren. Die Zusammenhänge zwischen unserem Verhalten und dessen Beeinträchtigung unserer Gesundheit oder der Umwelt sehen wir nicht mehr. Wir beschäftigen uns daher nur mit kleinen, isolierten Abschnitten des Ganzen und vernachlässigen Hintergründe und Auswirkungen. So zum Beispiel betrachten wir den Schmutz als etwas Fremdes, etwas Störendes. Es passt nicht mehr in unsere Denkweise, eins, dass Schmutz ein Bestandteil der Natur ist, und zwei, wie wir differenziert darüber entscheiden können. Das heißt, wenn, wo und wie viel Schmutz akzeptabel oder sogar richtig ist. Schmutz wird als isoliertes Faktor betrachtet und spezifisch dagegen gekämpft oder als Provokation benutzt. Nicht nur wird er isoliert betrachtet, sondern wird auch zeitlich und räumlich isoliert. Das heißt, woher der Schmutz oder schmutzverwandte Eigenschaften wie Abnutzungserscheinung, woher diese kommen, wird nicht berücksichtigt. Diese zerstückelte Denkweise, sagt John Davis, prägt ohne Rücksicht auf Ursachen oder Folgen unser heutiges Verhalten. Es erzeugt ökologische wie ökonomische Kurzsichtigkeit. Der Grundfehler bleibt gleich. Zusammenhänge, Wechselwirkungen, Auswirkungen werden ignoriert bzw. häufig gar nicht gesehen. So entsteht unser irregeführter Eindruck, dass wir dauernd Fortschritt gegen den Schmutz machen. Wir berücksichtigen nur einen kleinen Teil dessen, was zum Schmutz oder Reinigung tatsächlich gehört. So zum Beispiel sind wir der Meinung, dass unsere Welt etwas sauberer geworden ist, wenn wir den Schmutz aus den Kleidern entfernen. Dass die Seen mittlerweile zusehend eutrophieren, finden wir zwar ein Zeichen der Umweltverschmutzung, bringen es aber nicht in direkten Zusammenhang mit unserem Sauberkeitsfimmel. Dies ist ein typisches Beispiel der Verlagerung des Schmutzes, welche wir fälschlicherweise als Reinigung bezeichnen. Dass unser Drang zur Sauberkeit, direkt oder indirekt, Verschmutzung oder Unreinlichkeit anderswo verursacht, ist eher der Regel als die Ausnahme. Bleiben wir beim Beispiel Waschmittel. Heute wird nicht nur nach sauberer Wäsche gestrebt, sondern nach schneeweißer Wäsche, sogar nach weißer als weiß. Um diesen künstlichen erweckten Drang nachzukommen, werden auch künstliche Mittel, das heißt die synthetische Aufheller, verwendet, welche Sauberkeit vortäuschen. Solche Mittel werden jetzt verdächtigt, ein anderes Zeichen der Unreinheit hervorzurufen, das Hautekzem. Gerade weil ein Hautekzem als unrein angesehen wird, bemüht man sich um die Beseitigung des Hautausschlages. Üblicherweise mit Medikamente, am häufigsten Cortison. Die Cortisonbehandlung bleibt auch nicht unbedingt ohne Nebenwirkung für den Mensch, der inzwischen Patient geworden ist, welcher Zustand übrigens ein weiterer Verlust des Selbstvertrauens bedeuten kann. So entsteht eine kettenartige Reaktion. Der Schmutz, der aus dem Sichtbaren verschwindet, ist keineswegs aus der Welt geschafft. Er wird nur ins Unsichtbare verlagert, wo man ihn nicht nur nicht fassen kann, sondern wo er natürlich weiterwirkt, vielleicht nochmals in veränderter Gestalt sichtbar auftauchend, um in noch entlegenere Zonen der Ungreifbarkeit zu entschwinden. John Davis hat diese Kette aufgefädelt. Diese Beschäftigung mit dem sichtbaren Schmutz hat sich als fruchtbarer Boden für neue Industrie bewiesen. Zu den Hexenjagd nach Schmutz wird auch tatkräftig aufgemuntert. Die tägliche Werbung macht man auf neue Möglichkeiten aufmerksam, Sachen zu putzen, die man vorher gar nicht als schmutzig angesehen hat. Auch Naturprodukte müssen sauber aussehen. Da wir jetzt keine Schorfflecken auf dem Apfel haben wollen, ist auch die Herstellung von Bioziden als eine Art Putzmittel ein gutes Geschäft geworden. Die Rückstände der Bioziden in der Nahrung, die Auswirkung auf Mensch und Natur, vernehmen wir nicht direkt. Zwar wissen wir, dass wir täglich Hunderte von Chemikalien über Schleichwege einnehmen. Wir wissen auch, dass Zivilisationskrankheiten, zum Beispiel Krebs und Kindermissbildungen, in Zunahme begriffen sind. Der Zusammenhang jedoch entgeht uns. Auch die Energiediskussion beinhaltet Elemente der Diskussion über Sichtbares und Unsichtbares. Beispielsweise wird der sichtbare Dreck aus Kohle negativer beurteilt als der unsichtbare Schmutz, sprich Radioaktivität, aus der Atomkraftwerke. Unser Versuch, den Schmutz aus der Welt zu schaffen, verleugnet die Tatsache, dass Schmutz und Sauberkeit da Gegensätze untrennbar sind. Im Allgemeinen akzeptieren wir die Auffassung, dass Gegensätze wie Mann und Frau, Licht und Schatten, Gut und Böse, eins, nicht getrennt existieren können und zwei, für Leben notwendig sind. Dass dies auch für Sauberkeit und Schmutz der Fall sein muss, wird jedoch vernachlässigt. Der Versuch, sie zu trennen, beziehungsweise den einen zu eliminieren, bringt natürliche Systeme wie auch ökonomische Systeme aus dem Gleichgewicht. Nehmen wir hier ein paar Beispiele. Wir kennen die Probleme, welche die Landwirtschaft erlebt, als der moderne Bauer in die Schädling-Nutzling-Gleichgewicht eingreift. Die Schädlinge als Schmutzfaktor sollten eliminiert werden. Bald kamen noch schlimmere Schädlinge. Die Putzmittel, das heißt die Bioziden, müssen verstärkt werden. Heute leiden ein hoher Anteil der Bauern an Vergiftungserscheinungen diesen Mittel. Der Konsument merkt nicht, dass auch er allmählich durch diese Mittel vergiftet wird. Die Schattenseite von dieser künstlichen Sauberkeit ist für ihn nicht direkt wahrnehmbar und damit umso gefährlicher. Ähnlich ist das Resultat aus dem amerikanischen Versuch, einen sterilen Umgang mit Lebensmitteln zu erlangen. Alles wird in Plastik verpackt, kein Brot wird offen verkauft. Dies hat zur Folge, dass der Körper nicht genügend Erfahrung mit Schmutz hat. Das heißt, das Immunsystem kann nicht den notwendigen Widerstand gegen den üblichen Bakterien entwickeln. Kleine Kratzer auf der Haut führen daher zu Infektionen. Jede Reise, welche die Begegnung mit anderen Bakterien einschließt, kann stark Darmprobleme mit sich bringen. Das Gleichgewicht zwischen den Gegensätzen Schmutz und Sauberkeit wurde nicht gewährleistet. Folglich, auch eine leise Begegnung mit Dreck kann zu dem Sturz der künstlichen Sauberkeit führen. Eine gesunde Sauberkeit, eine angepasste Sauberkeit ist nur möglich im Zusammenhang mit Dreck. Auch wir vergessen dies täglich. Seife und Zahnpasta töten Bakterien, die bösen wie auch die guten. Da die unerwünschten Bakterien häufig sich schneller erholen, bilden sie bald den überwiegenden Teil im Mund- oder Achselhöhle und verursachen noch unangenehmer bakteriellen Reaktionen, als wir vorher hatten. Als Inbegriff der Sauberkeit, wir kommen noch einmal darauf zurück, gilt das Weiß, die jungfräuliche, unbenutzte, unbefleckte Farbe, eigentlich nicht Farbe. Wir kennen den Symbolwert aus Hochzeits- und Erstkommunionskleidern und haben ihn, ja, siehe die Eingangsbeispiel unserer Sendung, in der Waschmittelwerbung alltäglich vor Augen und Ohren. Weiß war, nur am Rande sei hier daran erinnert, auch in der Architektur dieses Jahrhunderts ein Symbol. Die glatten, kubischen Körper des neuen Bauens signalisierten ornamentlos und in strahlendem Weiß die Aufbruchstimmung, den erhofften Beginn eines neuen Zeitalters. Aber diese Symbolik findet sich auch in vielen anderen Beispielen, derer wir uns nicht bewusst sind. Weißes Brot, weißes Fleisch, weißes schattenfreies Licht aus Neonröhren, weißes Papier und so fort. In allen diesen Fällen führt das Streben nach künstlicher Sauberkeit und Weisheit zu Verunreinigungen an anderer Stelle. Weißes Kalbfleisch zum Beispiel verdankt sich der Tatsache mangelhafter Fütterung und eingeschränkter Bewegung der Tiere, die so weder Hämoglobin, das heißt roten Blutfarbstoff, noch Muskulatur entwickeln können. Dieses krankhafte Fleisch, sagt John Davis, ähnelt so einem Vorstadium des Krebses. Das weiße Licht wirkt anregend. Es hält wach und agil, steigert die Produktivkraft im Betrieb, fördert in Kaufhäusern die Kauflust. Und es regt eben auch auf. Kopfweh, Stress, ja sogar Hautausschläge als Folge des Abbaus von Vitamin A sind mögliche Folgen. Wieder führt, so John Davis, das Streben nach künstlicher Sauberkeit und Weisheit zu typischen Zeichen der Unreinheit anderswo. Welcher Energie- und Materialverbrauch sich aus der Produktion von weißem Papier ergibt, haben wir mindestens schon zu ahnen begonnen. Beispiele dieser Art sind nur so etwas wie Zacken aus dem riesigen Eisberg der Schmutzverdrängung und Schmutzverlagerung. Die eben erwähnten Beispiele sind alle Folgen der unnatürlichen Beschäftigung mit Schmutz. Man findet aber auch häufig Beispiele, wo weniger die Sauberkeit als solche, sondern die Reinlichkeit, die ewige Jungfrau, als treibende Kraft dient. Beispielsweise sollten Gebrauchsgegenstände nicht verraten, dass sie tatsächlich gebraucht worden sind. Diese hat zwei Folgen. Entweder fördert es die ganze Wegwerfmentalität, oder es werden Gegenstände hergestellt, welche ihre Benutzung kaum verleugnen. Ein gutes Beispiel dafür sind die Kunststoffprodukte. Sie bekommen keine Sprünge wie im Holz, sie zerbrechen nicht wie Glas, man muss sie kaum pflegen, sie bleiben trotzdem wie neu. Aber doch nicht ganz. Sie bekommen manchmal zum Beispiel eine Fettschicht, was unappetitlich wirkt. Oder sie leiden unter irgendwelchen undefinierbaren Flecken oder Kratzen, welche das Produkt noch hässlicher machen. Zu gebrauchen wären eigentlich noch lange. Aber Plastik trägt Alterserscheinungen nicht mit Stolz. Man wirft die Produkte weg, gibt zu, sie wären noch lang zu gebrauchen und kauft neu ein. Man meinte kein schlechtes Gewissen zu haben. Die Produkte sind billig und reparieren kann man sie sowieso nicht. Noch mehr Beispiele gefällig. Nehmen wir etwa synthetische Stoffe, immer knitterfrei, mühelos waschbar und deshalb immer sauber und immer wie neu. Ihr Sauberkeitswert kann mit Hautunverträglichkeiten bis zu Ekzembildungen bezahlt werden, was nur ein persönliches Problem wäre, wenn wir die ärztliche Behandlung samt ihrem Zeit-, Mittel- und Kostenaufwand mal außer Acht ließen, die ja auch in den Bereich der Problemverlagerung gehört. Und er wird auf jeden Fall bezahlt mit erhöhtem Wasserverbrauch und damit erhöhter Wasserverschmutzung. Denn Kleidung aus synthetischen Stoffen muss sehr häufig gewaschen werden. Der neue Schmutz tritt an die Stelle des alten. Ein unaufhörliches Tauschverfahren. Nur hat, was so übersehbar am eigenen Leibe und in der Privatsphäre beginnt und wofür man ja mit all den euphemistischen Verheißungen eines dank höheren Aufwandes verbesserten Lebens auch einiges zu investieren bereit ist, eben unübersehbare Folgen. Anstelle der Schmutzbeseitigungsmittel und Methoden wird, sagt Christian Enzensberger, die Umwelt selbst zur Ware. Immer nach dem alten Modell, nach dem aus der schmutzigen Produktion nach oben das sauber verpackte, frische und appetitliche abgestoßen wird. Die Luft nach Litern, die Sonne nach Quadratmeterstunden, das Wasser mit Partikelgarantien in verschiedenen Güteklassen. Lässt sich in diesen komplizierten und in seinen jeweiligen Auswirkungen ebenso unübersehbaren Mechanismus irgendwo einbrechen? Lassen sich die Kreisläufe wieder kürzer schließen, wie die Vertreter ökologischer Konzepte das wollen, mit Abfallverwertung, Brauchwassernutzung, Energieeinsparung aus Biogas und der im Hofgarten gezogenen Naturnahrung aus den körpereigenen Abfallstoffen des zum neuen Statussymbol erhobenen Humusklos? Christian Enzensberger hat sich bei der Darmstädter Tagung auch solchen Selbsthilfemaßnahmen gegenüber als skeptisch erwiesen. Längst seien wir eingeflochten in einen Mechanismus, in dem jede Maßnahme ihre Gegenmaßnahme erzeugt und der Schmutz sei dafür eigentlich nur ein Symptom. Trostreicher kann ich diese Sammlung von Beiträgen zum Phänomen des Schmutzes auch nicht enden lassen. Wir landen zum Schluss, private Rückzug, Selbsthilfe und Toleranzstrategien nicht ausgeschlossen, doch immer wieder bei dem typischen Reformismusvorgang, dessen Grenzen sich in immer feineren Ausdifferenzierungen ständig verschärfen. Oder nicht? Wenn wir uns umsehen, so sind wir eingezwängt, millimetergenau, in solche Sachen wie Ausbildungsgänge, in solche Sachen wie Fahrspuren, die Regeln für die erlaubte politische Abweichung sind ja inzwischen nur noch scholastisch zu nennen. Wir alle, die wir doch so gern und so bemüht sind um die Einhaltung der freiheitlichen Grundordnung, verlangen lechzend nach einem neuen kasuistischen Handbuch. Wir finden ja sonst einfach nicht mehr durch. Der Druck erzeugt auf der einen Seite die dynamisierten Renten. Der Gegendruck erzeugt ihre Besteuerung. Der Druck erzeugt auf der einen Seite die subventionierten Mieter. Der Gegendruck erzeugt auf der anderen Seite die subventionierten Hausbesitzer. Der Druck erzeugt auf der einen Seite den gesetzlichen Kündigungsschutz. Der Gegendruck erzeugt auf der anderen Seite die gesetzliche Massenentlassung. Der Druck erzeugt auf der einen Seite den reformierten Knast. Der Gegendruck erzeugt auf der anderen Seite einen Knast, der zwar auf der einen Seite eigentlich schon gar keiner mehr sein soll, aber natürlich dann doch wieder sehr wohl. Das heißt, die institutionellen Grenzen sind inzwischen so scharf und auch so fest, dass nichts mehr geht, dass die Alternativen beendet sind, dass alles zu Beton geworden ist, worauf wir uns zuentwickeln, ist die institutionelle Nichtmehrbewohnbarkeit der Gesellschaft. Was der politische Gegendruck der ökologischen Bewegung in diesem größeren Rahmen bewirken wird, ist nach diesem Muster, glaube ich, auch zu sehen. Es werden selbstverständlich sein die schärferen Emissionsgesetze, die Auflagen, die Betriebssicherungen, die Lichtbilderausweise, die Überwachung der Glasuren der Töpfer, die Segregierung der Raucher, die Ordnungsstrafen für den nicht eingewickelten Kaugummi. Es werden sich Fragen stellen wie, wer ist hier durch diese Straße gefahren ohne einen Wasserstoffmotor im Auto? Wer hat hier tiefer geatmet als zulässig? Also so ungefähr. Was ich meine ist, die ökologische Bewegung hat keine mögliche Strategie, und zwar deswegen, weil eine Strategie der totalen Sauberkeit in sich etwas Unmögliches ist. Denn so viel stehe inzwischen ja fest, sagt mein siebengescheiter Sprecher von damals, Schmutz sei kategorial, alle Reinlichkeit sei vergebens. Je starrer ein Ordnungssystem, desto größere Mengen von Schmutz erzeuge es, je entwickelter, desto mehr Sorten. In manchen Systemen werde der Mensch selber zum Schmutz, er halte das Gegenwärtige für ein solches, darauf sei zurückzukommen. Noch Deutscher Rundfunk. Im dritten Programm hörten Sie eine Sendung von Lore Ditzen, Der letzte Dreck.